Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von tuxcast.de News. Heute ist der 26.07.2014. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das während des Livestreams auf Freenode unter dem Channel tuxcast.de oder schreibt uns dann nach der Show eine E-Mail an tuxcast.de@gmail.com oder schreibt uns eine Nachricht auf dem YouTube-Channel tuxcast.de. So viel tuxcast.de, das ist ja direkt schlimm. So, wir haben diesmal was Neues vorbereitet, oder es ist nicht wirklich was Besonderes und ich möchte das auch eigentlich ziemlich schnell durchbekommen. Wir machen so eine ganz kurz eine Art der internen News, was bei uns passiert ist. Ist ja eigentlich eine News-Show und dann können wir nochmal kurz alles ansprechen. Die Abo-Box spinnt jetzt ja manchmal. Was? Die Abo-Box spinnt ja manchmal, deswegen ist das ganz gut. Ja, okay. YouTube spinnt öfters mal. Wir haben Radio Tux angeschrieben und wir haben auch nochmal nachgefragt, auch wenn es die Lizenz sowieso erlauben würde. Wir haben jetzt die Radio Tux Podcasts, weil wir beide große Fans davon sind, auf unseren Kanal hochgeladen. Wir haben seit Januar, also ich glaube es sind 6 Folgen aktuell, haben wir hochgeladen. Und natürlich die neuen werden folgen. Und genau, und die kann man sich dann anschauen, weil ich glaube zum Beispiel, dass viele Leute einfach in YouTube danach suchen und ich finde, so ein guter Podcast sollte eigentlich überall liegen. Dann noch kurz zu einem Video, beziehungsweise das Video ist von mir, das ist Minitube, kurz das Programm vorgestellt und wir haben noch KDE Connect, aber schaut euch das am besten einfach an. So, dann fangen wir mit den News an. Es gibt einen neuen Raspberry Pi und zwar den Raspberry Pi Modell B+, also es ist jetzt nicht eine neue Version und ich finde, also es ist jetzt, die erste wurde ja A genannt, also Modell A und das ist jetzt, dann gab es Modell B, den habe ich zu Hause und jetzt gibt es einen neuen, der nennt sich B+, und ich kann es verstehen, damit sie ihn jetzt nicht Modell C genannt haben, weil im Grunde sind es eher, ich würde jetzt fast sagen, also es sind nicht so allzu große Features, also der RAM ist gleich geblieben, also 215 Megabyte oder irgend sowas, also irgendein halbes Gigabyte an RAM hat das Teil. Prozessor ist auch genau dasselbe. Aber ein bisschen was hat sich getan und ich glaube, das ist eher so ein, ein paar kleine Verbesserungen hinsichtlich dem alten. Also ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Grund, sich den neuen zu kaufen. Es gibt mehr GPIO-Schnittstellen, also mehr Ports davon. Das waren zuvor 26, mittlerweile sind es jetzt dann 40 geworden, also es ist einiges dazugekommen. Das heißt, man kann natürlich jetzt dann mehr von einem Pi steuern. Dann sind es jetzt mehr USB-Ports geworden. Das waren zuvor nur 2 USB-Ports, jetzt sind es 4. Das heißt, man könnte jetzt dann ein schönes Backup-System mit solchen Festplatten draus bauen, nochmal einen externen Stromanschluss brauchen und da kann man dann da ordentlich was anstecken. 2 ist meistens zu wenig, hat man halt zuvor einen USB-Hub drangehängt. Der Ganze braucht jetzt, also der Pi braucht jetzt nicht mehr 750 mA, er braucht jetzt 600 mA nur noch. Die MicroSD-Card, also der MicroSD-Card-Slot, wurde jetzt eingebaut. Zuvor war es ja ein normaler SD-Slot. Das heißt, man kann jetzt die kleinen Karten reinschieben. Die sind glaube ich, ja, mittlerweile, die anderen gibt es jetzt, glaube ich, eher nur noch so viel Kameras. Was ist noch neu? Audio- und Videosignal bekommt man nun aus der Klinkenbuchse. Das heißt, da gab es ja so einen alten analogen Output für Video. Der ist jetzt rausgeflogen. Den gibt es jetzt nicht mehr. Und auch die Audioausgabe soll verbessert worden sein, indem man sie von der Stromversorgung entkoppelt wurde. Das heißt, wer jetzt solchen MPD-Server oder sowas zusammenbauen will, der wo das dann abspielt, das dürfte dann damit gehen. Ich habe halt da auch eine externe Soundkarte verwendet. Hat auch funktioniert. Was ich noch super finde, ist, dass wenn, man kennt es glaube ich ab und zu, ich habe zum Beispiel, wenn ich einen WLAN-Stick mal angesteckt habe, dann ist mir immer das passiert, dass wenn ich den einstecke, dass der Pi neu bootet oder bei allem, was eigentlich ziemlich viel Strom braucht, wenn man den dann anschließt, dann startet der Pi neu. Das soll jetzt behoben worden sein und ich hoffe, das funktioniert auch, weil das war ziemlich nervig. Und was ich auch toll finde, der Pi, der kostet jetzt nicht allzu viel mehr. Der kostet jetzt ungefähr ca. 35 US-Dollar. Ich habe ihn bei Amazon danach gesucht, da glaube ich, kostet er so 35 Euro um den Dreh rum. Ja, ich finde, das ist ein gutes Upgrade. Für mich kein Grund, einen neuen Pi zu kaufen, aber ich glaube, das macht Sinn. Genau, dann zu etwas, was eigentlich mit Warte, Linux nicht. eine Frage vom PlayX. Sind es denn echte USB-Ports oder nur vier, die sich doch nur ein Port teilen? Das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Okay. Also Ich ich. denke mal, ich glaube, zwei teilen sich ein Port, weil die ja so übereinander sind. Also ich glaube, dass das sehr wohl. Ja, dass sich das. Ich weiß nicht, ob sie das teilen muss, aber ich glaube, dass das auch mit Strom und so weiter wieder nochmal extra was hinzugekommen ist, weil sonst wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich möchte hier jetzt nichts behaupten. Gut. Edward Snowden hat aufgezeigt, dass es gibt ja solche Hardware Number Generator, also die, wo so Zufallszahlen generieren. Und Zufallszahlen werden eben gebraucht, um zum Beispiel für SSL-Verschlüsselung und so weiter, alle Art von Verschlüsselung muss irgendwo eine Zufallszahl her. Und Zufallszahlen müssen halt auch aus irgendwelchen Werten generiert werden. Und Edward Snowden hat aufgezeigt, dass die NSA in manche Hardware Zufallsgeneratoren eingebaut hat, was also dafür gesorgt hat, dass andere Firmen die einbauen, die wo nicht allzu zufällige Zufallszahlen generieren, also da wo dann am Schluss die NSA weiß, so knacken sie die SSL-Verschlüsselung. Und das FreeBSD hat in der Version 9.3 den Hardware-Zufallsgenerator abgeschaltet. Das heißt, dann funktioniert das nicht mehr, was da mal eingeplant war. Gut. Dann mal wieder was zu Firefox OS, hat man ja schon lange nichts mehr gehört. Es wird, also es geht um das Alcatel One Touch Fire E von dem Hersteller TCL, das jetzt bei Congstar, also die Tochter von der Drosselcom und bei O2 verkauft werden soll. Ein bisschen was zu den technischen Daten. Es hat eine Auflösung von 960 auf 450 Pixel. Das ist ein bisschen weniger wie HD Ready, ist jetzt nicht allzu toll. Ich würde aber sagen, dass es jetzt auch nicht so schlimm ist. Also ich schätze mal, wenn man genau hinschaut, sieht man Pixel, aber es ist noch man kann es noch ertragen, genau, das würde ich sagen. Die Kamera hat 5 Megapixel und einen Autofokus. 5 Megapixel natürlich, das sagt jetzt nicht allzu viel über die Qualität. RAM hat es 512 Megabyte und einen Prozessor mit 1,2 GHz. Das Display ist 4,5 Zoll groß und der interne Speicher beträgt 4 GB. Der Preis mit Vertrag wird 130 Euro sein und ohne Vertrag 149 Euro. Was Heise noch dazu geschrieben hat, habe ich aber noch nicht nachgeprüft, ist, dass zum Beispiel Android-Handys, die wo so die ähnliche Kapazitäten haben, 120 Euro kosten. Ich würde aber sagen, dass beim Android-Handy das ein bisschen was anderes ist, weil ich glaube, dass Android grundsätzlich mehr Ressourcen verbraucht wie Firefox OS. Und Firefox OS ist ja darauf ausgelegt, dass es eigentlich nicht allzu viel Ressourcen verbraucht. Beziehungsweise es ist in Anführungszeichen ja nur eine Website. Was zwar nicht ganz stimmt, aber im Grunde soll sie ja das am Ende des Tages sein. Gut. Na, Webanwendung. Ja, Webanwendungen. Grundsätzlich läuft natürlich schon ein kleines Linux drunter, aber das meiste ist einfach darauf ausgebaut, dass halt mehr oder weniger alles als eine Webseite geschrieben werden kann und dann auch auf APIs vom Handy drauf zurückgegriffen werden kann. So, dann kommen wir zu dem Linux-Projekt. Und zwar ist nämlich, gibt es Kritik von Politikern am Linux-Projekt. Und zwar zum Beispiel Dieter Reiter sagt, also das ist der Oberbürgermeister von München, dass die Software gelegentlich den Microsoft-Anwendungen hinterherhinke. Und Josef Schmid, also das ist der zweite Bürgermeister von München, sagt, es fehlen zahlreiche Funktionen, die sonst gängig sind. Vieles ist nicht kompatibel mit Systemen außerhalb der Verwaltung. Und dann möchte ich noch ein bisschen was nochmal von Josef Schmid zitieren. Während im Wirtschaftsleben ein einziges Programm reicht, um Mails, Kontakte und Termine zu vernetzen, ist das alles jetzt viel schwieriger. Ich glaube zum Beispiel Evolution packt, glaube ich, alles zusammen, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, Evolution hat, so viel wie ich weiß, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich es vorher kurz mal installieren wollte, da ist ja so, dass unten, links unten so die Möglichkeiten hat, zwischen Notizen, Kontakte und so weiter auszuwählen. Also gibt es Software, aber ich weiß natürlich nicht, was die da verwenden. Sondern geht es weiter von Ihnen? Damit der E-Mail-Verkehr auf den Smartphones der beiden Spitzenleute der Stadt überhaupt funktioniert, muss ein externer Mail-Server aufgesetzt werden. Das sei laut ihm nicht mehr zeitgemäß. Man sollte versuchen, auf dem technischen gleichen Niveau kommunizieren zu können. Also, dass man außerhalb ordentlich kommunizieren kann mit den anderen. Die Kritik wird aber auch kritisiert, nämlich von Peter Hoffmann. Er bezeichnet die Aussagen als plakativ und meint, dass sie nichts Greifbares behaupten. Es sollen auch nicht wirklich große Probleme vorhanden sein, sondern eher so Kleinigkeiten. Und dass Linux und Windows nicht immer kompatibel ist, das ist auch klar. Also ich schätze mal, damit sind dann solche Dinge wie Docs und ODT, also von den Formaten gemeint, weil die nutzen ja Open Office. Und er hat auch noch gesagt, dass es nirgends auf der Welt so ist, dass ja, dass alles komplett perfekt läuft und es gibt einfach nicht, das kann nicht sein oder es gibt es nicht, dass alle IT-Anwender, also die, wo dann da arbeiten, damit glücklich sind. Kommen wir zu Russland, die wo 3,9 Ru Millionen Rubel, das entspricht circa 83.000 Euro, für eine Preisausschreibung, also die haben eine Preisausschreibung gemacht und zwar versuchen sie eine Technik zu finden, also wer die Technik findet, damit man den Tor-Nutzer entlarven kann. Und laut einem Bericht von der Moscow Times nutzen aktuell 200.000 Nutzer Tor in Russland. Und das ist, finde ich, schon ziemlich heftig, dass sie da direkt dagegen arbeiten. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass sie versuchen, dass da Leute mehr oder weniger gesucht werden, die wo da die Möglichkeit haben oder die Ideen haben, dass man eine Lücke oder sowas in Tor auf, also dass man eine Lücke in Tor findet. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist, dass vor kurzem etwas bekannt worden ist, dass es eine Lücke in Tor gäbe. Und laut den Berichten von Edward Snowden versucht die NSA zwar Tor zu knacken, aber anscheinend ist es noch nicht so, dass sie da einen großen Erfolg gehabt hätten. Gut, das war's von meiner Seite. Nun geht's weiter zu Tore. Fangen wir mit dem Spielevertrieb bei GOG.com an. Die haben ja bis jetzt nur Mac- und Windows-Spiele vertrieben. Jetzt vertreiben sie auch Linux-Spiele. Beim Start sind über 50 Titel vorhanden. Manche sind davon nicht native Spiele, das heißt, da läuft ein Wine-Emulator darunter. Das könnte bei Klassikern wie bei Duke Nukem sein. Aber dazu gibt es auch noch den Hinweis bei den Spieleseiten jeweils. Also da sollte man ein bisschen gucken. Die Spiele werden halt als distributionsunabhängige Pakete und Dev-Pakete zur Verfügung gestellt. Die Dev-Pakete bekommen aber nur Support von GOG. Und ja, wen das interessiert, der kann mal in den Link in der Videobeschreibung gucken und kann sich mal die Liste angucken. Vielleicht findet der ja was, was ihm gefällt. Dann kommen wir zu Dropbox. So, und zwar wurde generell eine große Anzahl an Bugs, Glitches gefixt und die Performance wurde gehoben. Neu ist ein neuer Login-Bildschirm, das was gerade gezeigt wird. Der wurde neu designt, der sah vorher anscheinend ganz anders aus. Die Entwickler sagen aber, dass es noch visuelle Bugs gibt, dass mal irgendwie die Schrift auf einmal weg ist, so welche Späße. Es wird als UI-Theme das Qt-Stock verwendet, da jetzt nicht mehr GTK benutzt wird, sondern Qt. Jedoch finde ich, ich habe es mal kurz auf meinem PC ausprobiert, das sieht man auch auf dem Bild da gerade, Florian, einmal stopp, ein bisschen wieder hoch. Finde ich, passt das noch nicht so ganz in die Linux-Welt. Darunter sieht man so die Auswahlmenüs, die sehen so ein bisschen daneben aus, finde ich. Die passen nicht so ganz rein. Unter Ubuntu war es schon nicht so, unter Arch Linux gar nicht. Da sieht das irgendwie ein bisschen billig aus. Und Ubuntu hat einen höheren RAM-Verbrauch gemessen. Das heißt, das Ding braucht noch ein bisschen mehr Performance von euch. Bis jetzt also nicht wirklich ein Fortschritt. Außer dass sie auf Qt umgestiegen sind und der Dropbox-Client jetzt genauso aussieht wie unter Windows und genau gleich entwickelt werden kann mit der Hilfe von Qt. Aber sonst kein großer Erfolg bis jetzt. Aber das kann sich ja noch ändern. Dann kommen wir zum Gary. Und das ist in die 0.7er Version gekommen. Das habe ich mir auch mal runtergeladen. Optisch nicht so die großen Änderungen. Einmal das Bild groß machen. Außer, dass jetzt halt zur oberen Leiste, danke. Dass jetzt keine extra Leiste mehr für Schließen und so ist. Sondern dass halt das wie bei den Nautilus unter GNOME gleich integriert ist. Und das liegt daran, dass sie jetzt die GTK-Header-Bar benutzen. Und ja, beim Verfassen einer E-Mail soll jetzt kein neues Fenster mehr geöffnet werden, sondern rechts im Fensterbereich wird dann so gesagt ein neuer Reiter geöffnet. Und dann habt ihr da die E-Mail. So, und Gary fügt auch jetzt ab sofort automatisch eure Signatur hinzu, wenn ihr eine festgelegt habt. Außerdem könnt ihr das Erstellen von Entwürfen, das ist halt, wenn ihr eine E-Mail nicht abschickt, sondern was verfasst habt, aber noch nicht abgeschickt habt, das könnt ihr unterbinden über die Einstellung. Und es wurden halt Fehler behoben und die Datenbank wurde optimiert, somit wird die Verzögerung geringer gehalten. Gut, dann kommen wir zum Budgie Desktop. Ein Desktop, den ich finde, der ziemlich schlicht, aber trotzdem ein sehr schönes Design hat. Einmal Bild größer machen. Und nach unten, da ist ja der interessante Bereich. Eigentlich besteht das nur aus Icons und nicht wirklich aus dem Panel. Oder besser gesagt, das Panel ist unsichtbar, transparent. Und das wird halt mit der Distribution Evolve OS ausgeliefert, standardgemäß. Es benutzt Teile von GNOME und einen auf libmutter basierenden Fenstermanager. Das Panel wurde komplett neu in Valla geschrieben, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Dadurch sollen jetzt aber die Unterstützung für Plugin-APIs gegeben sein. Das heißt, ihr könnt euer Panel so umgestalten, wie ihr es gerne möchtet. Das verspricht auf jeden Fall der Entwickler. Jedoch hat der Entwickler jetzt selber noch keine großen optischen Änderungen daran vorgenommen. Es wurden auch Panel-Bugs behoben, zum Beispiel, dass mal, ich habe gehört, dass die Uhr auch irgendwann mal oben sein sollte, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen und so welche Späße. Das soll jetzt behoben sein. Und das Panel samt Anwendungsmenü und Uhr soll nun flüssiger bedienbar sein. Ihr kriegt es unter OpenSUSE und Fedora über ein Binary-Paket. Binäres Paket. Ja, so. Und unter Arch Linux als AUR. Und wie gesagt, halt mit der Distribution Evolve OS ist das schon mit integriert. Da müsst ihr, glaube ich, einfach nur den Update Manager mal kurz starten, dann updatet er das kurz und dann bekommt ihr auch die neue Oberfläche gleich. Und dann kommen wir zu den Freunden von uns, den Großbritanniern, den Engländern. Und zwar ist das so, dass ja, die jetzt ja eine tolle Idee hatten, und zwar einen Pornofilter einzubauen. Daran beteiligt sind die vier größten Internetanbietern wie BT, Sky, TalkTalk, Virgin Media. Die benutzen halt diesen Pornofilter. Die Mehrheit deaktiviert einfach den Pornofilter, weil wir haben es ja schon letzte Woche angesprochen, der hat einfach solche Seiten wie League of Legends gesperrt, und das könnte doch die meisten schon, die jetzt nicht unbedingt Pornos gucken, aber die könnte das ja jetzt stören. Die meisten bevorzugen, wenn sie Kinder haben oder Jugendliche im Haus haben, die halt das nicht gucken sollen, einen benutzerdefinierten Filter, den sie dann halt selber einrichten. Das hat halt eine Umfrage ergeben. Da haben sie auch ein lustiges Video hier im Heise-Artikel. Das dürfen wir nicht abspielen, weil das unter einer Standardlizenz liegt. Link in der Videobeschreibung solltet ihr euch danach, auf jeden Fall nach dieser News-Show angucken. Ist echt witzig. Ein bisschen lustig aufgefasst, wie man den Pornofilter deaktivieren muss bei einem Anbieter. Und zwar geht es darum, der Titel ist nämlich, wer online ein Rezept für den traditionellen britischen Pudding Spotted Dick, ja, da steckt das Dick, also das Wort Dick, also Schwanz drin, muss sich beim Department of Dirty rechtfertigen zu so veralbern, also rechtfertigen. Das zeigt schon, dass die Engländer das selber nicht wirklich ernst nehmen können, diesen Pornofilter. Gut. Und dann kommen wir von England zu England. Das ist nicht toll. Die haben gleich zwei Schlagzeilen diese Woche. Seid ihr Special Guest. Vielleicht schneiden die das dann nachher raus mit GC. Wie ist das nochmal? GCHQ? Sowas. Software, ja, die alles manipulieren kann. Ja, also gut. Auf jeden Fall, britische Internetnutzer, die über das Netz angeblich gegen das Urheberrecht verstoßen, bekommen von ihren Internetprovidern künftig Warnhinweise zugeschickt. Ich finde es ein bisschen netter als die Abmahnanwälte in Deutschland, aber das ist meine Meinung, weil hier wird man verwarnt. Und in Deutschland muss man dann gleich, boah, schon eine Zeche prallern lassen. Ein lukratives Geschäft, muss ich dazu sagen. Also, die machen richtig Knete damit. Die machen nichts anderes. Und darauf haben sich halt die britische Film- und Musikindustrie und die vier größten Provider mit Unterstützung der Regierung geeinigt. Natürlich war die Film- und Musikindustrie damit involviert. Würde sonst keiner freiwillig machen. Ursprünglich sollte aber bei Verstoß das Internet gesperrt werden, was so ein bisschen an ACTA erinnert. Wahrscheinlich haben die das mit gutem Gewissen nicht durchbringen können, gleich das Internet abzuschalten, weil ich glaube, jeder zweite Haushalt hat irgendeinen, der versucht, irgendwas mal illegal runterzuladen. Also da gleich das Internet zu sperren, das ist schon eine heftige Maßnahme, und ich glaube, das würde dann auch nicht wirklich Freunde finden. Selbst das findet schon nicht wirklich Anklang, aber ja. Außerdem wollen sie eine Multimedia-Aufklärungskampagne mit 3,5 Millionen britischen Pfund unterstützen, die halt die Aufklärung von dem Urheberrecht zeigen muss oder zeigen soll. Das heißt, es soll so ein bisschen aufklären, das Urheberrecht und so. Das wird ja hier in Deutschland mit Abmahnanwälten gemacht, ne? Aber jeder so seine Philosophie. Und ja. Das war's von dieser News, und das war's von tuxcast.de von dieser Woche. Haben wir noch Fragen im IRC? Ich würde vielleicht noch eine Frage stellen zu Dropbox. Ist das unter, also die stellt PlayX, ist die unter Windows auch in Qt geschrieben? Ja. Und Kannst du nochmal die noch? News aufmachen? Kannst du mal auf die News aufmachen? Also ich, ja, also ich meine, die ist, ja. Ja, plattformunabhängig wurde die jetzt in Qt geschrieben, damit sie gleich aussieht. Nochmal hoch. Ah ne, das war, glaube ich, Ja, das war Windows doch. und Linux. Ja, Ja. Windows und Linux. Und noch was. Da steht ja nichts vom Mac, Mensch. Was? Wunder mich jetzt. Da steht nichts vom Mac. Wunder mich gerade. Ah, okay. Egal. Gut, frag. Noch was würde ich noch schnell machen. PlayX fragt uns, warum wir uns, seit wann wir uns um die Videolizenzen kümmern. Immerhin zeigen wir ja auch Texte, die wo nicht unter Creative Commons stehen. Texte. Wir zeigen Artikel. Wir haben diese Informationen aus diesen Artikel entzogen mit den Namen. Wir beziehen uns auf das Nennungsrecht. Das heißt, wir geben ja in der Videobeschreibung an, wo wir die News herhaben. Und ja, wir müssen ja irgendwo die Information herziehen und wir geben es damit so gesagt an. Würden wir jetzt nicht in die Videobeschreibung die ganzen Links packen, wäre das strafbar? So kann man sich auf das Nennungsrecht beziehen, was aber Grauzone ist. Wir sind da auch gerade im Kontakt treten mit den ganzen Newsseiten, da wir gerne Gewissheit haben. Das haben wir auch mit Radio Tux gemacht. Wir hätten es einfach machen können, aber wir fragen da lieber gerne nach. Aber ja, da sind wir gerade halt einen Kontakt aufnehmen. Aber wie gesagt, das sind halt große Firmen, die da dauert das schon mal das bisschen zu, bis da eine Antwort kommt. Ja, aber so Es dürfte, ist eher ein Verlag, oder? ja, Verlag, ja, genau, Verlag. Ich glaube jetzt aber nicht, dass irgendwie um Giobantu oder so da was gegen hat, dass wir jetzt Artikel von denen benutzen. Es sei denn, wir sagen, wir können nichts, die sagen nur Scheiße. Das machen wir aber nicht, aus gutem Grund. Sondern ja, beziehen uns halt auf die Artikel und so ist das auch. In Deutschland im Moment erlaubt. Deswegen, aber es ist Grauzone ein bisschen. Deswegen sind wir auch halt im Kontakt auftreten, also im Kontakt aufnehmen mit den jeweiligen Seiten. Heise haben wir schon angeschrieben, Pharonix und Giobantu, da setzen wir uns auch noch dran. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, oder nee, private Nachricht oder unsere E-Mail, was sonst noch gute Newsseiten sind mit Linux. Kommentare da ruhig auch, aber erst wenn der Show online ist, am besten Ja, vorher. ich glaube, Kommentare ist nicht so gut. Ich glaube, Links kann man da überhaupt nicht reinpacken, deswegen einfach über persönliche Nachricht. Also Oder wenn ihr. letztes Mal hat einmal einer einen Link reingepackt, dann wird dann das automatisch als Spam markiert und das musst du dann erst freischalten. Aber ist besser per Ja. E-Mail oder so, ja. Ja, über per E-Mail oder so. Oder ihr seid ein Leiter von einer Linux News-Seite. Dann könnt ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen und dann gucken wir uns das Ganze an. Und das wäre natürlich gut, wenn man dann so Kontakte knüpfen könnte, da wir gerne Gewissheit haben. Genau. Jeder, der Linux und R kennt, der haben wir durch unerkenntlichen Gründen irgendwie eine Verwarnung bekommen. Wir wissen immer seit heute noch nicht, wofür. Aber ich glaube, Ich das war das Video, was ich mal aus Versehen abgespielt habe. Deswegen spielen wir glaube, keine Videos mehr. ja. Ja, genau. Okay. Jo. Genau, Orloff spricht da gerade was Lustiges an. Um es mal so auszudrücken, wenn im TV mal wieder sowas steht wie Quelle Internet oder Quelle YouTube, dann ist das ein Problem. Wenn aber der vollständige Link zur Quelle vorhanden ist, dann ist das rechtlich sicher. Genau, das ist also im Moment ja, jedoch nicht immer. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie einen Ausschnitt von ProSieben benutzen und könnte jetzt genau die Show verlinken und auf die Mediathek verweisen von denen. Das darf ich auch nicht. Also das ist nicht so einfach. Aber wir können die Artikel durch diese Grauzone erstmal benutzen. Das ist Und auch wenn nicht wir. illegal, aber wie gesagt, lieber mit den Leuten Kontakt aufnehmen und ja. Wenn wir mal Probleme kriegen würden, dann würden wir es halt so machen, dass wir jetzt nicht die Seite öffnen, sondern eben die Informationen aus der Seite rausholen und dann eben irgendwie einfach was anderes zeigen. Zitieren können wir dann Heise online ohne Probleme. Also das wäre dann Ja. noch die letzte Das Möglichkeit. Zitierrecht ist natürlich, ja, genau. Also, ja, da muss man natürlich, ja, das ist ja auch so, da muss man das auch angeben. Aber Zitierrecht, also zitieren darfst du eigentlich immer, wenn du es genau angibst. Und das machen wir ja eigentlich immer. Von daher, macht euch da keine Sorgen. Wir müssen uns da Sorgen machen. Das müsst ihr nicht machen. Ja. Gut. Sonst noch irgendwas? Nicht, War dass ich jetzt wüsste. eine reife Diskussion hier. Dann soll es das schon wieder gewesen sein. Ihr könnt natürlich unsere RSS-Feeds abonnieren. Link dazu in der Videobeschreibung. Oder ihr schaut euch am Schluss, wenn ihr das Video gerade live anschaut, auf YouTube an. Und zwar nämlich laden wir es auf unseren Channel hoch. Wer hätte es gedacht? Tuxcast.de. Tschüss. Tschüss.